1848. Und da ist einer im Studio, der praktisch dieses Jahr inhaliert hat in den letzten Jahren seit seinem Studium. Thomas Bauer, guten Tag. Guten Tag. Sie arbeiten im Auftrag der Stadt Frankfurt. Sie sind im Karmeliterkloster gerade verantwortlich für eine Ausstellung über den 18. September 1848, um die Tage davor und danach. Was war das für ein Tag, dieser 18. September, dass der so prägnant ist? Ja, das ist der sogenannte Septemberaufstand. Der gilt als Revolutionswendepunkt. Auslöser war die Schleswig-Holstein-Krise. Es ging um die Zugehörigkeit der beiden Herzogtümer zu Dänemark oder zu Deutschland. Ein militärischer Konflikt, in den Preußen im Auftrag des Deutschen Bundes eingegriffen hat und dann aber einen Waffenstillstand abgeschlossen hat über die Köpfe der Abgeordneten und der provisorischen Regierung hinaus. Das war der Funke, der diesen Septemberaufstand im Endeffekt ausgelöst hat. Jetzt haben Sie mir einen Wollknäuel zugeworfen. Ich werde das jetzt versuchen, mit Ihnen gemeinsam zu entwirren. 1848, das weltberühmte Paulskirchenparlament hat da getagt. Wir müssen dazu sagen, das Parlament hat getagt, während es eine Monarchie gab. Sehe ich das richtig? Und was wollte dieses Parlament? Wollte es die Monarchie abschaffen? Naja, das war umstritten. Also es gab im Parlament unterschiedliche Fraktionen. Da waren durchaus auch Rechtskonservative dabei, die die Monarchie erhalten wollten. Aber es gab natürlich auch das linke Spektrum, die auf eine Demokratie aus waren. Auch da wieder in unterschiedlichen Schattierungen. Das war im Prinzip eine der Fragen, die das Parlament zu klären hatte, nämlich eine Verfassung für das Deutsche Reich zu formulieren und zu verabschieden. Zusammengetreten war das Parlament ja am 18. Mai und es tagte schon seit einigen Monaten. Aber es zeichneten sich eben auch schon die Unterschiede zwischen den eher rechten und linken Kräften ab. Naja, und dann kommt eben der September. Eine durchaus militärische Auseinandersetzung. Also es war kein Volksfest wie am Hambacher Schloss 1832, sondern es wurde scharf geschossen. Es gab Tote in Frankfurt, mitten in Frankfurt. Ja, also es gab dann am 16. September samstags eine entscheidende Abstimmung im Paulskirchenparlament über die Annahme dieses von Preußen abgeschlossenen Waffenstillstands. Die ist relativ knapp ausgefallen. Und als dann die Abgeordneten die Paulskirche verlassen haben, da wurden sie schon von einer Volksmenge empfangen und die für den Waffenstillstand gestimmt haben, also eher die Konservativen, wurden dann schon mit Gezisch und Schmähungen empfangen, so heißt es damals in der Presse, die darüber berichtet hat. Naja, und dann gab es schon an dem Abend einen Protestzug durch die Stadt, sogenannte Katzenmusiken wurden veranstaltet. Das bedeutet, vor den Wohnungen oder auch Versammlungsorten von rechten Abgeordneten wurde protestiert, aber durchaus handfest. Da wurden Fensterscheiben eingeworfen und teilweise auch diese Wohnungen gestürmt. Es gab noch keine Verletzten an dem Abend. Parallel tagten die Wortführer dieser Bewegung, also wir nennen das auch die außerparlamentarische Opposition zu dem Paulskirchenparlament. Hat man später wieder kennengelernt, genau, ja. Und es waren also sozusagen auch die äußersten Linken, die jetzt diesen Septemberaufstand betrieben haben. Deren Wortführer tagten eben in der so gräberschen Weinwirtschaft. Dort wurde eben beschlossen, am nächsten Tag, am Sonntag, den 17. September, eine große Volksversammlung auf der Pfingstweide abzuhalten. Und das kippte dann irgendwann. Naja, also ich meine, ich finde es sowieso erstaunlich, ja, dass man von einem Tag auf den anderen, also da es gibt unterschiedliche Zahlenangaben, die schwanken zwischen 4.000 und 20.000 Teilnehmern an dieser Versammlung auf der Pfingstweide. Aber man muss dazu sagen, Frankfurt hatte damals noch nicht mal 60.000 Einwohner. Eben, genau, also das war, und na gut, wir gehen aus von etwa 10.000 Teilnehmern, aber immer noch eine wirklich große Menschenmenge für die damalige Zeit. Da wurden also wirklich aufrührerische Reden geschwungen. Also wir haben aus Justizakten, die entstanden sind durch die Untersuchung dieser Vorfälle, wissen wir teilweise wörtliche Zitate. Ja, so eins davon ist, den Rechten die Hälse ab. Ja, also da wurde richtig Stimmung gemacht. Und im Endeffekt wurde auf dieser Volksversammlung eine Petition an die Paulskirche verabschiedet, in der alle Abgeordneten, die für den Waffenstillstand von Malmö, so nannte der sich, gestimmt hatten, zu Verrätern an der Ehre Deutschlands erklärt worden sind. Also schon ziemlich starker Tobak. Jetzt haben wir das gerade vor ein paar Tagen erlebt in Italien, eine Splitterei allenthalben. Die größte Fraktion hat 25, glaube ich, Prozent. Das war ja damals auch so. Also Linke waren ja, das ist nicht ein Block, das war ja 1848, mein Gott, das war ja noch, da hat man noch gar nicht von Marxismus geredet, glaube ich. Ist es denn so, dass sich die alle einig waren? Und das muss ja ein buntes Völkchen gewesen sein. Also es war sehr heterogen. Auch dieser Septemberaufstand hat im Ende dazu geführt, dass sich die Kräfte noch mehr zersplittert haben. Also wenn es einen linken Block gegeben hat, danach gab es mehrere Blöcke, weil die eben uneins waren. Und eine der Forderungen dieser Volksversammlung lautete schlichtweg austreten. Also die Protestierenden wollten, dass die linken Abgeordneten aus der Paulskirche austreten und ein Gegenparlament gründen. Und das haben aber die linken Abgeordneten nicht mitgemacht. Also die waren da auch dagegen. Die Linke in der Paulskirche ist nicht gleichzusetzen mit dieser außerparlamentarischen Opposition. Das war sozusagen die äußerste Linke. Heute würde man schwarzer Block sagen, oder? Ja, das ist so ein gewagter Vergleich, den ich auch schon angestellt habe. Und zwar in dem Zusammenhang, als es dann wirklich zum Aufstand kommt, an dem Montag, den 18. September, dann haben sich also während das Paulskirchenparlament tagte auf dem Paulsplatz Aufständische versammelt, kommende Barrikadenkämpfer. Zugleich war auch Militär schon aufmarschiert, also wirklich einige hundert, wahrscheinlich sogar eher 1000 Mann, österreichische und preußische Soldaten, die das Paulskirchenparlament schützen sollten. Und da kam es dann zu einem Zwischenfall an der Nordseite der Paulskirche, an einem der Hintereingänge. Heute wäre das so die Berliner Straße. Da haben tatsächlich so ein harter Kern der Aufständischen, man könnte sagen der schwarze Block, versucht, die Paulskirche zu stürmen. Und es war wohl unter Anführung eines Turners, viele Turner unter den Aufständischen, etwa 50 Leute. Und die haben die erste Tür, die äußere Tür zur Paulskirche, tatsächlich gestürmt und wurden dann erst an der zweiten Tür, die direkt in den Versammlungssaal führte, von Saaldienern und Abgeordneten aufgehalten. Naja, und dann kommt es eigentlich zu dem auslösenden Moment, dass preußische Soldaten mit aufgesetztem Bajonett eingesetzt werden gegen diesen harten Kern und es kommt zu Verletzten durch Bajonettstiche und dann gibt es kein Halten mehr. Also dann gibt es Rufe auf die Barrikaden zu den Waffen, die Preußen zur Stadt hinaus und dann werden eben Barrikaden in Frankfurt errichtet. Und an diesem 18. September gab es wie viele, waren das eine Handvoll oder wie viele Barrikaden waren das und wo? Ja, also wir wissen von zeitgenössischen Stadtplänen, auf denen die Barrikaden eingetragen worden sind, dass es etwa 50 Barrikaden waren, die sich so vor allen Dingen in der östlichen Altstadt gruppierten. Also man hat versucht, diese östliche Altstadt zu so einer Art Festung auszubauen. Wenn ich sage Mann, also wir rechnen auch ungefähr mit etwa 600 Barrikadenkämpfern. Das rekonstruieren wir aus den Prozessakten im Anschluss daran. Also es gab da etwa 550 Verfahren gegen Beteiligte. Und insofern gehen wir es von etwa 600 Barrikadenkämpfern aus, die am späteren Nachmittag etwa 6000 Soldaten gegenüberstanden. Also so ein Kräfteverhältnis 1:10. Also keine Chance, das in irgendeiner Form zu verteidigen oder was auch immer. Naja, im ersten Moment waren die durchaus erfolgreich, die Barrikadenkämpfer. Die haben jetzt nicht alle Barrikaden verteidigt, manche wurden einfach wieder aufgegeben, aber es gab zentrale Barrikaden so an der Tönkesgasse, Fahrgasse, Trierischer Platz, an der Allerheiligengasse, also so in der Nähe der Konstablerwache damals. Das waren große Barrikaden, an denen sich die vergeblich von den Soldaten angerannt wurde gegen die. Naja, und es kam dann zu Toten. Die Barrikadenkämpfer konnten halt aus der Deckung heraus kämpfen oder auch aus den Fenstern in den umliegenden Häusern haben die sich verschanzt. Naja, und dann, das ist auch unser eigentliches Ausstellungsmotiv, da sieht man einen Abgeordneten mit einer weißen Fahne, der auf einer Barrikade steht, mitten im Kampf. Getümmelt. Im weißen Rock auch noch. Ja, eigentlich hellgelb. Das war der Abgeordnete Gustav Adolf Rösler. Der hatte immer so einen sogenannten Nanking-Anzug an. Der muss hellgelb gewesen sein, hatte einen roten Bart und wurde auch spöttisch der Reichskanarienvogel genannt. Wobei man ihm da so ein bisschen Unrecht tat, denn er war ja durchaus mutig, dass er sich da so unter Einsatz seines Lebens auf die Barrikade gestellt hat, um eine Waffenruhe zu verkündigen. Gut, Thomas Bauer vom Institut für Stadtgeschichte. Vom 19. September ist nicht viel zu sagen, denn das war dann zu Ende am 18. Das war im Prinzip eine Episode. Also aus der Presse wissen wir, dass so am Abend des 18. September etwa gegen 22 Uhr die letzte Barrikade wieder eingenommen worden ist von den Soldaten und dann begann eben die juristische Aufarbeitung. Das heißt, es gab viele Verhaftungen, viele mussten fliehen, der Barrikadenkämpfer, mussten teilweise auch ins Ausland gehen. Die Paulskirchenversammlung tritt am Dienstag, dem 19. September, wieder zusammen. Heinrich von Gagern hält eine Rede, bezieht sich natürlich auf die Ereignisse am Vortag und sagt da auch einen sehr schönen staatstragenden Satz, könnte man sagen, der ist aus den Protokollen überliefert. Und zwar: wollen wir die Freiheit, so müssen wir sie mit Maß wollen. Also den kann man wirklich mal sich auf der Zunge zergehen lassen, den Satz. Andererseits wurden von den Parlamentariern die Maßnahmen, die ergriffen worden sind am Tag davor zur Niederschlagung des Aufstands, alle gebilligt. Das Parlament oder auch eigentlich die provisorische Reichsregierung hatte ja Truppen reaktionärer Fürsten und Könige in die Stadt gerufen, um das Parlament zu verteidigen. Eigentlich eine Ironie der Geschichte. Thomas Bauer über die Ausstellung Auf die Barrikaden und wir reden über das Jahr 1848. Die Französische Revolution war 1789 und in Deutschland hat es dann noch sehr, sehr lange gebraucht bis zum ersten echten Parlament. Was ist mit den Deutschen los? Sind sie nicht fähig, diese milde Revolution, die Gagern angemahnt hat, zu machen? Naja, erstmal betten wir diese 3 Tage des Septemberaufstands ein in die Vorgeschichte und die Nachgeschichte. Das heißt ja, die Revolution ist im Endeffekt gescheitert. Nicht zuletzt dann daran, dass der preußische König die Kaiserkrone abgelehnt hat, die ihm vom Parlament angeboten worden ist. Aber wir wissen ja, das war alles nicht umsonst. Die Verfassung, die damals zu Papier gebracht worden ist, wirkt im Endeffekt bis heute nach, also in unserem Grundgesetz, dass wir Meinungsfreiheit haben, Versammlungsfreiheit und Pressefreiheit. Das sind ja alles demokratische Errungenschaften, die auf das Jahr 1848 zurückgehen. Insofern wirkt das alles bis heute noch positiv nach und wir profitieren davon. Thomas Bauer, Auf die Barrikaden heißt Ihre Ausstellung im Institut für Stadtgeschichte im Karmeliterkloster. Ein kleiner Saal, der vollgestopft ist mit super anschaulichem Material. In der Mitte die große Stadtkarte zum Draufgucken. Da sieht man dann die Barrikadenstandorte und die Straßen heißen ja bis heute so. Und man denkt, ach, da ist doch jetzt die Pizzeria. Also man kann wirklich das auch nachgehen. Sie haben ein schönes Rahmenprogramm, finde ich ganz toll. Viele Vorträge. Machen Sie auch Stadtführungen, dass man da mal hinkommt an die Stelle? Weil man erkennt es ja kaum wieder. Also die Berliner Straße ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg unterm Schutt entstanden quasi. Kann man da auch mal hinmarschieren mit Ihnen? Also wir haben einen stark topografischen Ansatz in der Ausstellung. Deswegen auch der Stadtplan mit eingezeichneten Orten der Revolution. Wir sind ja noch vorne dran. Also wir sind ja sozusagen vor dem Jubiläumsjahr noch. Und es ist geplant, wir werden eine App machen mit Stadtgängen zur Revolution. Das Rahmenprogramm, das Sie ansprechen, wir haben also etwa 13 Vorträge, die sich über das ganze nächste Jahr hinziehen. Wir haben einen Podcast, den kann man aufrufen über unsere Webseite. Das wird 5 Folgen geben. Naja, und der eigentliche Höhepunkt wird dann im nächsten Jahr sein, wenn die Festwoche stattfindet im Mai zum 175-jährigen Jubiläum. Da wird die Volksbühne Frankfurt mit Michael Quast bei uns ein Theaterstück aufführen im Garten des Klosters zum Septemberaufstand 1848, das extra für uns geschrieben wird. Darauf sind wir schon sehr gespannt. Vielen Dank, Thomas Bauer. Viel Erfolg mit dieser Ausstellung. Ich wünsche allen Geschichtslehrern und Deutschlehrern, dass sie mit ihren Klassen da mal hingehen und sich führen lassen. Vielen Dank. Ich danke auch.